Denn es gibt keine Zweifel, dass wenn wir diesen Krieg verlieren würden, dann nicht etwa eine private deutsche Wirtschaft übrig bliebe, sondern mit der Vernichtung des ganzen deutschen Volkes würde es selbstverständlich auch die deutsche Wirtschaft vernichten. Nicht etwa nur, weil die Gegner die deutsche Konkurrenz sich wünschen und so weiter, das ist eine ganz oberflächliche Auffassung, sondern weil es sich überhaupt um grundsätzliche Dinge handelt. Wir stehen in einem Kampf, der ja diese beiden Gesichtspunkte entscheidet. Entweder zurückwerfen der Menschheit um ein paar tausend Jahre wieder in einen primitiven Urzustand mit einer ausschließlich staatlich gelenkten Massenproduktion oder die Weiterentwicklung der Menschheit durch die Förderung der privaten Initiative, in der ich allein die Voraussetzung sehe für jede wirkliche Höherentwicklung und für jede zusätzliche Schaffung bedeutender Werte. Ich lebe nur in dem Gedanken, wenn wirklich der Friede kommt, dass wir dann uns umstellen auf diese Riesenaufgaben, die der Friede mit sich bringt. Wenn der Krieg verloren ginge, meine Herren, dann brauchen Sie keine Umstellung vornehmen. Dann ist nur, dass jeder Einzelne seine private Umstellung vom Diesseits zum Jenseits sich überlegt. Ob er das persönlich machen will, oder ob er sich aufhängen lassen will, oder ob er sich einen Genickschuss geben lassen will, oder ob er verhungern will, oder ob er in Sibirien arbeiten will, das sind die einzigen Überlegungen, die dann der Einzelne zu machen braucht. Der gewonnene Krieg gibt uns aber vor allem auch die Grundlagen, und er wird sie uns geben, denn ich denke nicht an irgendeinen faulen Kompromiss. Der wird uns die Grundlagen geben, um dann tatsächlich der deutschen Wirtschaft die Voraussetzung für ihr ferneres Wirken zu sichern. Denn das muss ja auch nun jeder gesehen haben, trotz allen Erfindungen, wie empfindlich abhängig sind wir Deutsche doch in unserer früheren Lebensraumgestaltung und Lebensraumgröße von Einfuhren, die von Staaten betätigt werden, die vielleicht wollen oder nicht wollen. Wenn ein Staat uns kein Wolfram liefern will, dann liefert er uns keins. Der bloße Druck eines anderen Staates genügt und wir kommen in größte Sorgen. Wenn ein anderer uns kein Nickel geben will, der bloße Druck eines Staates genügt und wir haben größte Nickelsorgen. Wenn ein anderer Staat uns die Chromzufuhr sperrt, dann haben wir Sorgen wegen Chrom, wegen Molybdän und so weiter. Meine Herren, es ist genauso wichtig, diese absolut unentbehrlichen Stoffe in, ich möchte jetzt nicht sagen, den Reichsbesitz, sondern in den Machtbereich der deutschen Nation zu bringen. In den Machtbereich, als es notwendig ist, sich die notwendigen Getreideflächen, Rübenflächen, Kartoffelflächen usw. zu sichern. Auch das gehört dazu. Denn das gehört auch dazu, um der Wirtschaft in der Zukunft die Stetigkeit ihrer Arbeit sicherzustellen. Das hat mir einmal ein Mann gesagt, ja, ich fürchte, Deutschland wird zusammenbrechen. Ich sagte ihm, was verstehen Sie unter dem Zusammenbruch? Ja, was ich darunter verstehe. Aus, zu Ende ist. Ich habe dem Herrn dann eines gesagt, das war ein großer Finanzmann. Ich sagte ihm, Sie, mein Herr, das deutsche Volk lebt jetzt seit, ich weiß nicht mehr wie viel, hunderttausend Jahre, aber seit wir es in der Geschichte kennen, da sind ungefähr 2000 Jahre vergangen. Dieses deutsche Volk hat die Römer überstanden. Das deutsche Volk hat die Hunnenkriege überstanden. Das deutsche Volk hat Awareneinfälle überstanden. Das deutsche Volk hat Mongolenkämpfe überstanden. Es hat zahllose Kriege. Es hat einen 30-jährigen Krieg überdauert. Es ist von 18 Millionen auf 3,6 Millionen zusammengesucht. Hat es auch überdauert. Das deutsche Volk hat den 7-jährigen Krieg überdauert, den spanischen Erbfolgekrieg überdauert, den napoleonischen Krieg überdauert. Es hat den Weltkrieg überdauert. Es wird mich auch noch überdauern. Sind Sie ganz beruhigt. Wir werden dieses Volk schon in die Zukunft hinüberbringen. Überlegenheit bei unserem Gegner, das sieht man ja doch, wie wenig sie überlegen sind. Können auf allen Gebieten vorübergehend einmal eine Überlegenheit haben, das wieder gut zu machen, ist unsere Aufgabe. Daher der Jägerstab, daher die Konzentration von allen, damit wir unter allen Umständen den deutschen Luftraum wieder freikämpfen und die Luft über den Kämpfen Fronten freikriegen. Wenn einer sagt, ja glauben Sie, das gelingt? Glauben, das weiß ich, es wird gelingen, es muss gelingen. Es wird daher auch gelingen.